Ich war jetzt ja schon ein paar Wochen länger nicht mehr zu hören. Wenn man mal diesen Vorfall rausnimmt, der da neulich passiert ist, ich kann das nicht anders beschreiben als Vorfall. Ich will da auch gar nicht weiter drüber reden. Das ist irgendwie eine. Doch eine Sache möchte ich doch da sagen. Also nachträglich betrachtet war das irgendwie die Zeit, den Ärger und die ganze Energie, die ich da drauf verwendet habe, nicht wert. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also, das ist leider meine Art, dann auch tatsächlich so mit sehr viel Energie in solche Dinge reinzugehen, sehr viel Zeit zu verplempern, und das müsste ich mir langfristig mal abgewöhnen. Nun ja. Ich habe jetzt übrigens auch ein buntes Poster hinter mir hängen und ein Bild von der Enterprise. Und ich habe am Mikrofon so ein blaues Nupsi. Na? Also, jetzt hat sich auch einiges verändert bei Nerd, Nerd, Nerd. Definitiv. Hier kommt der Tropf, ist es wirklich schon so spät? Hier kommt der Tropf, wer ist gesprungen wie gehopst? Hier kommt der Tropf, wenn du dich fragst, warum du floppst. Die Sendung mit dem Drops. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Fruchtdrops. Ich habe heute eine reine Filmsendung mir mal ausgedacht, wo ich also wirklich mal ganz spontan über ein paar Filme reden möchte, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, die aber auch direkt mit Nerd-Sein und Nerd-Themen zu tun haben. Einerseits möchte ich über einen Animationsfilm reden, der auf Deutsch Manolo und das Buch des Lebens hieß. Auf Englisch glaube ich einfach stumpf The Book of Life. Dann möchte ich reden über Pixels von und mit Adam Sandler. Ihr müsst da durch, aber hört euch die Review an, könnte vielleicht ein bisschen was bei rumkommen für euch. Dann möchte ich reden über Turbo Kid. Den habe ich jetzt auf DVD gesehen. Den habe ich mir empfehlen lassen. Mein Deutschbuch habe ich auch mitgebracht. Und bin dieser Empfehlung gefolgt und habe es nicht bereut. Also, das war ein Film, den ich wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde wahnsinnig genossen habe. Abschließend möchte ich noch über den, ja, was heißt neuen? Ich weiß auch gar nicht, ob es da schon einen zweiten zu gab, aber über den ersten Trailer zum neuen Ninja Turtles Kinofilm von Michael Bay sprechen, aber das dann eben am Ende. Mein erstes Thema ist dementsprechend Manolo und das Buch des Lebens. Ist ein Animationsfilm, ist deswegen ganz interessant, weil ich glaube, produziert worden ist der Film von Guillermo del Toro, der ja eigentlich eher so für seine düsteren und sehr schaurigen Filme bekannt ist, wenn man mal Pacific Rim rausnimmt, der dann doch ein bisschen flashy und bunt war. Aber ansonsten ist er ja vor allem, also Pans Labyrinth beispielsweise, ist womit einer der düstersten und bösesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und genau deswegen liebe ich ihn so. Oder eben auch beide Hellboy-Filme. Ich glaube schon. Manolo und das Buch des Lebens ist wie gesagt, ein Animationsfilm von, ich glaube, Fox. Und fällt damit einfach so auch ein bisschen in die gleiche Kategorie wie so diese ganzen anderen hüpfi-bunten, klicki-bunten Kinderfilme. Und ja, es ist ein Kinderfilm und ja, er ist auch für Erwachsene. Der Film macht aber einiges anders als die meisten anderen Filme, die ich bisher gesehen habe. Und ich möchte ihn deswegen auch lobend erwähnen. Also die Story orientiert sich am mexikanischen Mythos. Also der Film fängt eigentlich sogar noch ganz anders an, nämlich dass eine Gruppe von Nachsitzkindern in einem Museum abgeladen wird und dort eine Führung mitmachen soll. Die Angestellte in diesem Museum entscheidet aber, dass diese Gruppe Kinder eine spezielle Führung bekommt und bringt sie in einen geheimen Bereich in diesem Museum und erzählt den Kindern dann da vom Buch des Lebens, vom mexikanischen Totenkult. Und ja, also das ist eine wirklich total abgefahrene Geschichte, die dann erzählt wird. Und zwar die Geschichte um La Muerte und Xibalba, was wohl beides Figuren aus diesem mexikanischen Mythos sind. Ich habe mich da jetzt nicht nochmal hintergeklemmt. Und sie erzählt eben die Geschichte, wie beide eine Wette abschließen. Zwei Kinder buhlen um die Liebe eines Mädchens. Und welches dieser beiden Kinder eben, oder dieser beiden Jungs, dann eben die Liebe dieses Mädchens gewinnt. Dessen Pate gewinnt dann eben auch diese Wette. Und Xibalba dürfte im Falle seiner Wette eben das Reich von La Muerta eben regieren. La Muerta ist im Land der, oh Gott, das hieß Land of Remembered, also das Land der Erinnerten praktisch, und Xibalba im Land der Vergessenen. Land of the Forgotten. Und er sagt, er hat einfach keinen Bock mehr auf dieses Land der Vergessenen und er möchte einfach dieses bunte, wunderschöne Treiben im Land der Erinnerten weiter regieren. Das heißt, den Rest des Filmes verfolgt man die Geschichte dieser beiden Jungs, Manolo, der auch titelgebend für die Story ist, und Joaquin, die um die Gunst von Maria buhlen. Maria verschwindet dann eine Zeit lang in Europa. Manolo soll eigentlich Stierkämpfer werden. Joaquin wird der strahlende Held, genauso wie sein Vater. Also beide müssen so ein bisschen das Erbe weiterführen ihrer Väter und sind damit auch nur so halb zufrieden. Manolo leidet sehr darunter, weil er halt eigentlich Musiker ist und Gitarre spielt, nicht damit einverstanden ist, dass er jetzt Tiere töten soll. Nach einigen Jahren kommt Maria dann eben aus Europa zurück, ist auch komplett verändert, also sehr feministisch eingestellt. Lässt die Jungs, die natürlich weiter um ihre Gunst buhlen, auch immer mal wieder abblitzen, was ich sehr, sehr schön fand. Und das Ganze spitzt sich dann natürlich zu, weil Xibalba, der böse Gott von den beiden, natürlich ein Mogler ist, ein Trickser und natürlich auch mogelt und ja, durch einen Trick vermeintlich diese Wette gewinnt und Manolo dann tatsächlich im Laufe des Filmes auch stirbt und dann aber die Geschichte in diesem Totenreich nochmal eine sehr, sehr rasante und abgefahrene Wendung nimmt. Das hört sich jetzt auf den ersten Moment relativ durchschnittlich an und so von alleine von der Story her muss ich sagen, war das halt relativ typisch, denn am Ende kommt noch so ein großer, weiß ich nicht, wie soll man das denn sagen, so ein großer Dieb oder Ganove, der irgendwie so eine Mörderbande anführt und überfällt das Dorf und es sieht eigentlich so aus, als könnte man das nicht mehr rumreißen. Das ist alles irgendwie sehr, sehr standardmäßig. Der Film ist allerdings allein deswegen so interessant, weil er ganz anders gestaltet ist als andere Animationsfilme. Es ist sehr bunt, allein dadurch, dass es eben diesem mexikanischen Totenkult entspricht, der auch sehr bunt ist, sehr, sehr farbenfroh, sehr halt eben so, wenn man so eine Piñata kennt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie der mexikanische Totenkult aussieht. Das ist eigentlich eher feiern als trauern. Und man hat eben zwei Handlungsebenen, einmal so die Rahmenhandlung in diesem Museum mit den Kindern, aber das kommt in dem ganzen Film vielleicht 3-4 Mal vor, dass diese Figuren gezeigt werden, also das hätte man auch gut rauslassen können, das wäre gar nicht nötig gewesen. Und das ist nur relativ normal gestaltet, also mit sehr großen Augen, alles ein bisschen, es ist sehr überzeichnet, auf der einen Art und Weise, aber noch relativ nachvollziehbar. Was sofort auffällt, sind die Männer mit ihren Nasen, die also wirklich ins Bild ragen, so hin und her schwabbeln, sehr, sehr eklig eigentlich fast schon aussehen, aber auch das sieht irgendwie grotesk und interessant aus. Sobald es aber auf diese zweite Ebene geht, diese Erzählebene um die Geschichte, um diesen Dias de Muerte, also eben die Tage der Toten erzählt wird, wechselt die ganze Optik in so eine Holzoptik. Die Figuren sind aus Holzblöcken geschnitzt, also fast schon so marionettenartig aufgebaut. Die Strukturen sind also komplett mit Holzmaserungen versehen. Das sieht total abgefahren aus. Also ich hatte das so in einem Animationsfilm noch nicht gesehen, dass man also auch die Charaktere wirklich so, ja, so mit so Gliedern tatsächlich gestalten kann. Und jede dieser Figuren besteht praktisch aus Holz. Genauso wie Chewie. Chewie ist so dieser Animal Sidekick, der in dem Film natürlich auch nicht fehlen darf. Das ist eben so ein kleines Schweinchen, was von Maria am Anfang des Films bereits gerettet wird und die ganze Zeit immer nur so bläh von sich gibt. Und Chewie ist eigentlich schon fast mit einer der witzigsten Charaktere. Gibt noch 2-3 mehr. Also diese Gestaltung der Figuren ist wahnsinnig cool. Dann kommt dazu der Einsatz von Popmusik. Das Ganze ist irgendwie so in einem Setting angesiedelt, klassisches Mexiko, so 19. Jahrhundert würde ich mal so grob schätzen, vielleicht sogar eher noch ein bisschen früher. Und trotzdem hat man halt mit Manolo immer so diesen Popmusikeinschlag. Also es gibt diese eine Szene nach dem Stierkampf, der für Manolo also komplett schief geht, weil er sich eben weigert, den Stier zu töten und alle sind enttäuscht von ihm und haben, weil er die Erwartung einfach nicht erfüllt hat. Und er steht da mit seiner Gitarre in der Arena und fängt an, so ein paar Akkorde zu spielen und ich dachte, Moment, was spielt der da? Ich kenne doch die Akkorde, ich kenne das. Und dann greift er irgendwann in die Saiten und schreit, but I'm a creep. Und spielt eben Creep von Radiohead. Und es ist so cool eingesetzt und es ist so großartig. In anderen Szenen wird dann Elvis zitiert und Do You Think I'm Sexy? Es ist also wirklich total abgefahren, wie hier Popmusik eingesetzt wird. Also total anachronistisch irgendwo, aber es passt, weil es halt eben in diesem mexikanischen Stil mit Akkordeon, Gitarre, Banjo, hätte ich fast gesagt, also mit so einer Mandolina praktisch gespielt wird und eben nicht auf so einem, einerseits war es beim großen Gatsby ja cool, dass man so Partymucke da drin hatte, aber dieses Anachronistische war so ein bisschen aufgesetzt. Hier wirkt es tatsächlich extrem cool, weil es in dem gleichen Stil gehalten worden ist. Wäre es beim großen Gatsby in einem ähnlich musikalischen Stil gehalten, also nicht dieser Elektro-Swing, der da so ein bisschen krampfhaft eingesetzt wurde oder Hip-Hop, sondern wirklich kontemporäre Musik, hätte vielleicht auch mit den originalen Texten, hätte es für mich vielleicht besser funktioniert, auch wenn es neu und anders gewesen ist. Hier in diesem Film funktioniert es für mich 100%ig. Ebenso besonders ist Maria. Die beiden Jungs buhlen ja mit aller Kraft um ihre Gunst und wollen sie halt heiraten, was ja auch dann von La Muerta und Xibalba immer weiter unterstützt wird und auch motiviert wird natürlich. Aber sie lässt die Jungs also wirklich relativ lange abblitzen. Irgendwann gibt es auch eine Szene, wo Joaquin, der Held der Stadt, eben mit ihr am Abendessentisch an einer großen Feier sitzt und halt sein Frauenbild so ein bisschen durchklingen lässt, dass er also davon ausgeht, dass sie irgendwann zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert, kocht, putzt und wäscht und sie im Grunde genommen gar keine Freiheiten hat. Und dann sagt sie ganz klipp und klar, also mit dem Frauenbild kommst du bei mir nicht weiter. Das fand ich extrem cool. Dann gibt es irgendwann eine ultra-romantische Szene, also wo selbst mir der Atem weggeblieben ist, Manolo dann eben ein sehr, sehr romantisches Lied, das wirklich von Herzen kam, singt und sie guckt halt nach diesem Lied runter und sagt, ja, meinst du eigentlich wirklich, dass es so leicht ist, mich rumzukriegen? Und auch wenn sie natürlich erst so ein bisschen so Anstalten macht, drauf reinzufallen oder drauf anzuspringen und später im großen Finale, im großen Endkampf ist es sogar so, dass sie mitkämpft und ich gehe ganz fest davon aus, also so viel Einsatz, wie sie zeigt, also sie sagt dann irgendwann, ja, sie hätte in Europa eben auch Kung-Fu gelernt und kämpft dann eben mit und bei dieser letzten großen Schlacht mit dieser Räuberbande ist sie eben auch ein sehr, sehr wichtiger Teil und teilt auch ordentlich aus, ist eben nicht, wie man es sonst erwarten würde, die Damsel in Distress, die irgendwo in einem Käfig eingesperrt worden ist und auf Rettung wartet, sondern sie ist viel, viel mehr und übrigens mit vollem Namen Maria Posada, glaube ich, und Posada ist der Name eines mexikanischen Künstlers, der eben auch diesen Totenkult bebildert hat, was ich ganz witzig fand. Das habe ich bei meiner Kurzrecherche in der Wikipedia rausgefunden. Ich bin nämlich ein schlauer Nerd, ich kann Sachen nachgucken. Ganz, ganz große Empfehlung für mich, Manolo und das Buch des Lebens ist meiner Meinung nach ungelogen, trotz der wirklich großen Disney-Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind und Pixar und Disney. Ich habe jetzt die letzten zwei aktuellen Pixar-Filme noch gar nicht gesehen. Inside Out und Arlo und Spot habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. The Good Dinosaur, genau. Den habe ich noch gar nicht gesehen, aber für mich ist Manolo und das Buch des Lebens, The Book of Life, einer der besten Animationsfilme der letzten 5 Jahre. Und das ist ein Siegel, was ich selten vergebe, weil ich echt anspruchsvoll bin, was Animationsfilme angeht, gerade mit diesen CGI-Dingern. Und das ist für mich der absolute Geheimtipp. Unbedingt mal reingucken, sich irgendwie besorgen. Kann man echt nichts mit falsch machen, meiner Meinung nach. Gut, dann wieder ein bisschen herkömmliche Hausmannskost, nämlich den letztjährigen Blockbuster, würde ich fast schon sagen, oder erhofften Blockbuster, nämlich Adam Sandlers Pixels. Ja, es gab vor etlichen Jahren einen Kurzfilm, auf dem Pixels eben auch basiert, gleichen Titels. Und wirklich, ich habe diesen Film gesehen und halt die ganze Welt wird zu Voxels. Eigentlich müsste der Film auch Voxels heißen, eben weil es keine Pixels sind, sondern Voxels. Eben quadratische Formen, die dann eben zu diesen Retro-Figuren zusammengebastelt sind und die übernehmen eben die Erde. Die ganze Erde wird voxelig oder pixelig. Und kurze Zeit später, als dieser Film rauskam, gab es eben die News, Adam Sandler hätte sich die Filmrechte dafür gesichert. Ich habe damals schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kannst du? Ne? So, was soll dabei rauskommen? Das war mir damals vor etlichen Jahren schon klar. Das muss so 2010 gewesen sein, vielleicht 2011, es ist relativ lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und dann war halt, wie gesagt, lange Ruhe und dann kam irgendwann Pixels und ich dachte, ah, das kann nichts werden. Das kann wirklich nichts werden und vor allem deswegen nicht, weil ich halt eine typische Adam Sandler-Komödie erwartet habe, eben mit diesen aufgesetzten Pixelfiguren. Ich bin dann irgendwann gefragt worden, als ich den Film gesehen hatte, und ist er wirklich so schlecht? Und ich habe gesagt, ja und nein. Und jetzt kommen wir nämlich genau in diesen Zwiespalt, in dem man als so ein 30-something, vielleicht sogar fast schon 40-something, schnell mal kommt, nämlich, dass man so in dieses Nostalgiegefühl verfällt. Dass man hingeht und sagt so, ja, komm, wir verklären unsere Kindheit und wir, das, was wir als Kinder erlebt haben, ist ganz, ganz groß und alles, was damit zu tun hat und uns dieses Gefühl, dieses Nostalgiegefühl halt wiederbringt, das ist gut. Im Vorfeld, bevor ich den Film gesehen hatte, ich hatte den irgendwie kurz vor Neujahr geguckt, ich glaube irgendwie 1 oder 2 Tage, bevor ich nach Berlin gefahren bin, also weit im Vorfeld hatte ich eben von bekannten Retro-Redakteuren auch gehört, der Film sei also wahnsinnig toll und das sei der beste Film überhaupt und super bla bla bla bla. Und ich habe mich dann also mit den Leuten fast schon angelegt, weil ich gesagt habe, ey Leute, der Film kann nicht gut sein, das ist eine Adam Sandler-Komödie, was erwartet ihr? Da kann nichts bei rumgekommen sein. Ja, und dann hieß es dann, aber du hast den Film noch nicht gesehen. Und ich sage, nein, aber ich muss den Film halt auch nicht sehen, um zu wissen, dass der Film scheiße ist. Ne, das ist eine Adam Sandler-Komödie. Dann habe ich den Film tatsächlich dann irgendwann eingelegt und ich hatte wirklich Angst, den Film einzulegen, weil ich gedacht habe, okay, du hast jetzt in den letzten paar Jahren schon die allermeisten Adam Sandler-Komödien gar nicht mehr gesehen, weil sie halt genau diesem Klischee entsprachen, die diese Adam Sandler-Komödien eben haben. Und wenn ich euch die grundlegende Story, den Plot von Pixels eben sage, werdet ihr das vielleicht in anderen Adam Sandler-Komödien, anderen Adam Sandler-Filmen auch wiederentdecken. Ein Typ, der es im Leben zu nichts gebracht hat, trotzdem er wahnsinnig viel Potenzial hat, bekommt die Chance seines Lebens und rettet den Tag und bekommt am Ende sogar noch das Mädchen. Das ist die Story von Pixel. Und da geht's überhaupt nicht, also die Story geht überhaupt nicht um diese außerirdischen Invasoren, die die Erde übernehmen wollen, sondern es geht nur um seinen Charakter, dass er am Ende den Tag rettet, über sich hinauswächst, das Potenzial, was er hat, total ausnutzt und am Ende dieses Mädchen bekommt. Und das ist in jeder verdammten, verfickten Adam Sandler-Komödie der Fall. In jeder. Nenn mir irgendeine, wo es nicht so ist und ich behaupte das Gegenteil, aber es ist wirklich so, also selbst in groben Zügen ist jede Adam Sandler-Komödie so. Und das habe ich vorher gewusst und ich bin, was das diese Erwartung angeht, auch nicht enttäuscht worden. Mich als Retro-Fan, als Retro-Spieler, ich bin ja selber auch Redakteur einer Retro-Zeitschrift, hat mich der Film genau da abgeholt, wo er mich abholen sollte. Nämlich mit diesen Videospielen, die dann plötzlich eben in so einer Pseudo-3D-Grafik in den in der Umgebung herumflogen. Da hat der Film mich abgeholt und ich glaube, dass der Film in 3D im Kino relativ geil ausgesehen hat. Also ich glaube, wenn man den wirklich im Kino gesehen hat in 3D, dann wird der wahrscheinlich auch extrem viel Spaß gemacht haben. Und es war natürlich auch ein wirkliches Fest, weil man halt wirklich alle möglichen Figuren aus diesem 8-Bit, 16-Bit-Dingen so ein bisschen gesehen hat. Da hat der Film mich abgeholt, weil er es sollte. Und das war ja genau diese Kalkulation, die Adam Sandler hatte. Wir holen die Retro-Fans da ab und locken sie damit genau ins Kino. Das hat funktioniert und auch sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Und das kreide ich dem Film an, weil es eben, wie gesagt, es ist so filmisches Clickbait. Ich weiß nicht, wie man das nennt. So Cinema-Bait oder Movie-Bait, keine Ahnung, Retro-Bait. Weil damit eben auch diese 30-somethings, 40-somethings eben tatsächlich erreicht werden, die mit diesen Videospielen, mit dieser Art von Unterhaltung eben aufgewachsen sind. Es gab vor vielen, vielen Jahren irgendwann, das muss so Mitte der 2000er Jahre gewesen sein, plötzlich so eine Welle von so Retro-Zeitschriften, ne? Also wo die Zeitschriftenverlage plötzlich auf die Idee gekommen sind, hey, da gibt's einen Markt für diese Zeitschriften, wir können damit echt Zeitschriften verkaufen, Zeitungen verkaufen, die Leute wollen das lesen. Und ich meine damit nicht die Formate oder die Zeitschriften, die es sowieso gibt, also sowas wie eine Return, unsere Low-Tech, die es irgendwie seit 2002 komplett unmotiviert von dieser Retro-Welle gab, sondern ich rede auch von so einer Zeitschrift wie der Deutschen Retro-Gamer, die, glaube ich, im Heise-Verlag erscheint. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe hier zwar irgendwo noch 3, 4 Ausgaben rumfliegen, die habe ich aber hinterher schon gar nicht mehr ganz gelesen. Damit hat man genau diese Leute abgeholt. Und da geht es überhaupt nicht um Lifestyle oder sowas, sondern geht es nur damit darum, irgendwo ein bisschen so einen Markt abzugrasen, so eine Nachfrage auch zu befriedigen, die bei den Lesern irgendwann auch plötzlich entstanden ist. Guckt man in die Spiele im Play Store, dann findet man da so Spiele wie Pac-Man 256, was ich momentan auch ein bisschen spiele, weil ich mir mal angucken wollte. Das zielt halt mit seiner Grafik und seiner ganzen Ästhetik halt genau auf diese Leute ab, mit dieser 3D-Pixel-Grafik, hätte ich fast gesagt, so mit dieser Voxel-Grafik. Ein anderes Spiel von den gleichen Machern übrigens ist Crossy Road. Das spiele ich momentan noch viel, viel intensiver. Da muss man also im eigentlichen Konzept ist es eigentlich, warum geht das Hühnchen über die Straße, und dann muss man eben über die Straße hüpfen und aufpassen, dass man nicht von Autos überfahren wird eben, und dabei noch Münzen einsammeln und möglichst weit kommen und so weiter und so fort. Und das ist eben genau in dieser Pixeloptik, in dieser Voxeloptik, wie es dieser Film eben auch ist. Und damit holt man natürlich die Leute ab, die damit aufgewachsen sind. Ich halte das für niederträchtig und gemein irgendwo, weil das ist Augenwischerei, das ist und Pixels ist genau diese Augenwischerei, und das ist echt, echt schlimm. Der Film ist allerdings nicht ohne Highlights. Das finde ich sehr bemerkenswert, nämlich das absolute Highlight, und das ist eigentlich extrem schade, das eigentliche Highlight in diesem Film ist Peter Dinklage. Egal welche Rolle er spielt, und sei es in so einem zweitklassigen Adam Sandler Film, er spielt diese Rolle perfekt. Er spielt, oh Gott, den Charakternamen habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber er spielt eine Figur, also total arrogant, eingebildet, großkotzig, mogelt in etlichen Fällen, weswegen die tatsächlich auch ein Spiel gegen die Aliens dann hinterher verlieren. Und ich wette, weil ich habe euch da was rausgesucht, könnt mal in die Shownotes gucken zu dieser Sendung. Ich wette, dass seine Rolle angelegt gewesen ist an Billy Mitchell. Billy Mitchell ist eine existierende Figur, ist eine existierende Person aus dem echten Leben. Billy Mitchell hatte eine Zeit lang, ich glaube so über 20 Jahre, den Donkey Kong-Rekord am Automaten. Und es gibt über Billy Mitchell und seinen Herausforderer eine ganze Dokumentation namens The King of Kong. Und Billy Mitchell ist ein arrogantes Arschloch. Hat ein Fukuhila, also so ein Mullet, ein Schnauzbart, hat sich irgendwie so ein Soßenimperium aufgebaut und ist so ein richtig gestandener Patriot und so ein richtiger Großkotz. Und der schafft es tatsächlich durch linke Methoden irgendwann innerhalb dieses Wettbewerbs, seinen Herausforderer auszuboten. Also nicht nur optisch, sondern auch vom Charakter ähnelt Peter Dinklage in seiner Rolle Billy Mitchell. Und das finde ich großartig. Das hat mich so abgeholt, weil ich hatte King of Kong zuletzt irgendwie 2 oder 3 Wochen vorher eben gesehen. Und Billy Mitchell ist wirklich total unsympathisch in dieser Dokumentation. Und eigentlich ist Billy Mitchell der Verlierer dieser Auseinandersetzung. Man müsste sich The King of Kong mal angucken. Lohnt sich wirklich. Alleine um so die ganze Szene dieser Arcade-Gamer eben auch mal kennenzulernen, ist wirklich ein sehr, sehr lohnender Film. Und Peter Dinklage ist wirklich 1:1 diese Person. Natürlich ein bisschen überzeichnet, ist klar, aber also ich vergöttere Peter Dinklage, egal in welchem Film er bisher aufgetaucht ist. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist Buddy der Weihnachtself. Den werde ich mir tatsächlich sparen, weil ich Will Ferrell nicht ertrage. Aber auch da spielt er halt eben mit. Aber ich habe eben Station Agent, habe ich mir angeguckt, auf Empfehlung von der, ich glaube, dass Lara den empfohlen hat in einem ihrer Podcasts von Polygamia. Und den habe ich mir da nämlich angeguckt. Auch sehr, sehr großartig. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Gangnam Style. Gangnam Style. Nana Sono Air. Donna Air. Gangnam Style. Gangnam Style. Nana Sono. Really funny to you guys? Is this really what makes you laugh? Jesus fucking Christ. Like, just fucking put the Gangnam Style acapella over anything. It'll be funny. It's comedy gold to you guys. Und einen anderen Film, den ich auf Empfehlung von Polygamia mir angeguckt habe, ist Turbo Kid. Ja, Turbo Kid. Was, ihr kennt Turbo Kid nicht? Ja, dann muss ich euch jetzt leider aus dem Podcast rauswerfen. Weg, weg, geht weg, kommt nicht wieder, bleibt. Ach, ihr kennt Turbo Kid jetzt plötzlich doch? Nein, das ist ja super. Turbo Kid ist rausgekommen irgendwann 2015, also ohne, dass ich das mitbekommen hätte, wäre das tatsächlich passiert. Und keiner hätte es mir gesagt, ich hätte den Film wahrscheinlich jahrelang links liegen gelassen. Turbo Kid ist, oh, ich habe da irgendwas mitbekommen, dass es irgendwie gecrowdfunded wurde, zumindest in Teilen. Und die Story von Turbo Kid lässt sich relativ leicht zusammenfassen. Die Erde ist irgendwann in den 80ern nach einer Apokalypse hängen geblieben. Durch eine Apokalypse ist die Welt eben im Jahre 1987, glaube ich, hängen geblieben. Und der Film spielt in der Zukunft. In 1997. Der Film dreht sich um den namenlosen Kid. Also der heißt eben, hat keinen extra Namen, sondern wird immer eben immer Kid genannt von den Leuten. Und der schlägt sich halt durch und alle wundern sich, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Es ist also sehr trostlos, nicht viele haben überlebt. Es ist so ein bisschen Mad Max-artig, aber eben dadurch, dass es aus den 80ern extrapoliert ist, eben noch sehr bunt. Und unterwegs trifft er dann irgendwann Angel. Und Angel scheint erst ein bisschen verwirrt und ein bisschen sehr überdreht. Und die beiden freunden sich aber relativ schnell an. Und also auch eher zum Leidwesen von Kid, weil Angel dann doch wirklich sehr, sehr, sehr aufdringlich ist irgendwie. Die beiden gehen so eine Partnerschaft ein und erleben halt ein gemeinsames Abenteuer. Ich verrate jetzt mal nicht, was mit Angel los ist, ansonsten ist da noch so ein, weil das ist ein echt ziemlich dicker Spoiler drin. Die Welt wird beherrscht von dem etwas absoluten, ja, so sehr industriell wirkenden Zeus oder Zeus, wie er genannt wird, der also das Wasser kontrolliert, der die Menschen unterjocht, der Menschen gegeneinander antreten lässt in Kämpfen. Moment, hat gerade jemand Fury Road gesagt? Hat da hinten gerade irgendeiner? Ja? Chris eine Fleißbiene. Happy Birthday. Ist ein bisschen wie Fury Road tatsächlich, aber das sind zwei Filme, die komplett unabhängig voneinander entstanden sind. Weil so dieses postapokalyptische, wir haben kein Wasser, bla bla, das hat sich Fury Road auch nicht ausgedacht. Allerdings, was da eben passiert ist, dass Kid irgendwann eben die Rüstung von Turbo Man findet. Und Turbo Man, zumindest war er der Meinung, oder der, nee, Turbo Rider. Und der Turbo Rider war in der Meinung von Kid eben immer eine Comicfigur und findet aber irgendwann eben diese Rüstung, zieht sie sich an und wird damit eben im Grunde genommen zu Turbo Kid und kämpft dann eben mit diesen Kräften gegen Zeus und seine Leute. Der Film ist deswegen besonders, weil er beinahe gänzlich auf CGI verzichtet. Ich sag deswegen beinahe, da komme ich aber gleich nochmal zu. Also auch die ganzen Splatter-Effekte, das ist sehr viel Splatter, sehr viel Gore drin, sind also wirklich practical. Das sieht zwar auch aus heutiger Sicht ein bisschen billig aus, hat aber diese richtig tolle 80er-Jahre-Ästhetik und das eben für einen Film, der in den letzten 2 Jahren, glaube ich, entstanden ist. Und das macht den Film eben auch so besonders. Ja, das Einzige, was man so ein bisschen an CGI tatsächlich sieht, sind eben die Kräfte von dieser Rüstung. Wenn er eben seine Energieblitze loslässt, oder Energiestrahlen eben auch loslässt und dann eben gegen die bösen Schergen von Zeus kämpft und im Grunde genommen auch, wie es in den 80ern immer gewesen ist, dann eben durch das Besiegen des Bösewichtes natürlich für eine bessere Welt kämpft, ist ja ganz klar. Es gibt ganz viele Antagonisten, es gibt eine ganze Menge Protagonisten, die wahnsinnig sympathisch sind, sehr raubeinig, einsilbig. Der Film ist wirklich eine Reminiszenz und ein Feiern der 80er Jahre. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass es in 2015 einen zweiten Film gegeben hat, der das auch gemacht hat, nämlich Kong Fury. Kong Fury geht allerdings einen anderen Weg. Kong Fury war ein Blick zurück auf die 80er Jahre. Wie erinnern wir uns an die 80er Jahre? Was sind so die Punchlines? Was muss man in den 80ern geguckt haben? So welche Genres waren beliebt? So diese Buddy-Cop-Komödien, dann irgendwelche überdrehten Science-Fiction-Geschichten, Fantasy-Filme, die kein Mensch ernst genommen hat und so weiter und so fort. Und das macht Kong Fury. Kong Fury guckt nach hinten, kondensiert das Ganze auf ungefähr 30 Minuten und haut's dir wirklich mit Hurra um die Ohren. Turbo Kid ist ein Blick nach vorne. Was wäre, wenn die 80er halt in die 90er halt weiter existiert hätten, weiter Bestand gehabt hätten? Turbo Kid ist kein Festhalten, aber ein, wie soll ich das sagen, ein Beibehalten dieses Status Quos und eben nicht so wie Kong Fury der ewige Blick nach hinten. Und das macht's für mich so angenehm und passt deswegen auch so gut so ein bisschen in meinen kleinen Themenschwerpunkt Nostalgie, weil Turbo Kid ist also allein durch die Machart, durch die Charaktere, durch die Handlung, durch die ganze Art, wie der Film produziert ist, schafft es einfach Turbo Kid viel, viel genauer als Kong Fury, dieses wohlige, flauschige Gefühl der 80er Jahre wieder zurückzuholen. Und da hat Kong Fury nicht nur in meinen Augen, sondern auch in den Augen vieler anderer Kritiker auf ganzer Linie versagt, weil im Grunde genommen war Kong Fury genau das so, ja, wie haben wir die 80er in Erinnerung, aber kein Film in den 80ern hat so ausgesehen wie Kong Fury. Das hat es nicht gegeben, sondern Kong Fury war im Grunde genommen nur ein Griff in die Spielzeugkiste und wir holen uns die schönsten, größten buntesten und am besten noch mit Geräuscheffekten versehenden Spielzeuge raus und spielen wieder damit. Das war Kong Fury. Aber Turbo Kid ist einfach so, ja, wir setzen uns wirklich an diese Spielzeugkiste und beschäftigen uns mit sehr, sehr viel Intensität eben mit dem, was in dieser Kiste ist. Auch mit den Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Und deswegen sehen eben die Gore-Effekte, die Practical-Effects halt immer noch so aus wie in den 80er Jahren. Was aber an der Intensität der Bilder nichts ändert. Wenn da jemandem, weiß ich nicht, der Darm aus dem Körper geschnitten wird und an einen Fahrradreifen um einen Fahrradreifen gewickelt wird, das sieht halt trotzdem immer noch eklig aus. Aber es ist halt genau deswegen so lustig. Dazu kommen wirklich wunderbar schrullige und liebevolle Charaktere, Kid alleine. Dann Angel, also Angel ist auch wirklich binnen kürzester Zeit zum absoluten Publikumsliebling geworden und was ich auch definitiv verstehen kann, weil sie kämpft nämlich, also die kämpfen halt eben mit gefundenen Waffen oder selbst zusammengebauten Waffen und Kid findet halt irgendwie einen Stab und einen Gartenzwerg und bindet das irgendwie mit Duct Tape zusammen, gibt ihr das und sie sagt, oh my God, this is my Gnome Stick! Und dieser Gnome Stick ist halt auch zum Kultobjekt geworden binnen kürzester Zeit. Angel auf jeden Fall eine absolute Sympathieträgerin dieses Films. Also ich habe mich auch so ein bisschen in sie verliebt. Also diese ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz tolle Figur. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ja gut, ist jetzt mit relativen Nobodies besetzt. Ich glaube, der größte Name auf der Besetzungsliste tatsächlich ist Michael Ironside, der Zeus spielt. Ansonsten wüsste ich das jetzt nicht. Ist also alles auch relativ low budget gedreht. Ist jetzt nicht mit großen Sets, sondern spielt eben auch in so einer kleinen Wüste. Ähnlich in einem Setting wie ein älterer Mad Max Film, von dem ich bis heute keinen gesehen habe. Bis auf Fury Road kenne ich keinen Mad Max Film. Mir wurde auch gesagt, das sei gar nicht so schlimm. Also als Fan von 80er Jahren Filmen, als jemand, der so dieses warme, flauschige Nostalgiegefühl mal spüren möchte, ohne das Gefühl zu haben, gerade von Adam Sandler total abgezockt worden zu sein, der darf hier bei Turbo Kid definitiv zugreifen. Muss meiner Meinung nach sogar zugreifen. Den Film gibt es in etlichen Editionen, also der Twitter-Account macht da auch immer Werbung drauf, drüber. Ich habe mir den jetzt die Tage vor anderthalb, zwei Wochen einfach so auf DVD geholt für, ich glaube, 15 Euro. Einfach nur plumps in so einer DVD-Box. Ich lege nicht so viel Wert auf Bonusmaterial. Ich brauche nicht unbedingt ein Steelbook, also ich habe da jetzt nicht so Ansprüche. Aber allein das war so ein Film, wo ich gesagt habe, den möchte ich mir selber kaufen, den möchte ich mir nicht von irgendwem ausleihen, sondern den möchte ich auch wirklich in der Sammlung haben, weil es so der Beweis ist, dass man Filme noch mit Herz und mit Liebe, mit liebevoller Hingabe irgendwo produzieren kann. Turbo Kid ist für mich eine absolute Empfehlung. Also im Gegensatz zu Pixels, den man auch am besten gar nicht guckt. Mein letztes Thema für heute ist der neue oder jetzt auch gar nicht mehr so neue Teenage Mutant Ninja Turtles Trailer für den zweiten Teil. Warum rede ich darüber? Eigentlich ist der Trailer ja gar nicht der Rede wert, oder? Ich habe den Trailer gesehen und war hinterher komplett gehypt. Was auch daran lag, dass ich damals bei der News um den ersten Turtles-Film auch erschüttert bis verärgert gewesen bin, weil Michael Bay damals ja sagte, ja, und die Turtles sind Aliens. Und dann hat das ganze Internet plötzlich geschrien. Und zwar sehr laut, als wäre Alderaan gerade zerstört worden. Das war eine Erschütterung der Macht, Kaboom. Und also alle fanden das extrem scheiße. Und dann hat man den Film also auch sofort abgestempelt. Ich habe den Film, ich glaube, letzten Sommer das erste Mal gesehen, da war er auch schon ein bisschen älter. Und habe den ersten Turtles-Film dann auch mit dem Prädikat besonders beschissen abgestempelt. Und war davon also wirklich absolut nicht begeistert und die Charaktere sind platt und die Turtles sind irgendwie alle austauschbar. Megan Fox muss sich an dem Tag wohl irgendwie verlaufen haben oder an den Tagen wohl irgendwie verlaufen haben und weiß der Geier wie auf dem Set gelandet sein und dann irgendwer hat gesagt, okay, wir haben niemanden besseren, soll sie halt mitspielen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Will Arnett war unerträglich bis langweilig, das kann der eigentlich besser. Also der erste Turtles-Film ist absolut zum Abgewöhnen. Also der macht so viel falsch, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann gab es irgendwie den Trailer zum zweiten Turtles-Film. Und ich gucke eigentlich so gerne gar nicht Trailer, weil ich das Gefühl habe, ja, nee, komm, die meisten Trailer erzählen dir im Grunde genommen den ganzen Film und du brauchst ihn hinterher gar nicht mehr gucken. Beispielsweise, als der erste Trailer lief, den hatte ich ja nie gesehen. Ich hatte mir absichtlich gesagt, ich gucke den Trailer nicht, ich will den Film auch überhaupt nicht sehen. Warum sollte ich dann bitte den Trailer gucken? Und dann haben wir in Godzilla gesessen, im 2014er Godzilla, und dann lief dieser Trailer und ich konnte da nicht weg. Ich wurde also gezwungen, diesen Trailer zu gucken. Ich meine, ich hätte mir auch 2,5 Minuten die Augen zuhalten können, was ich besser auch gemacht hätte. da bin ich gezwungen worden. In diesem Fall habe ich mich bewusst entschieden, okay, ich gucke den Trailer mal. Und was ich da gesehen habe, hat mich auf der einen Seite gefreut und auf der anderen Seite in tiefe Sorge versetzt. Bebop und Rocksteady werden in diesem Film sein. Die waren eigentlich geplant für den ersten Teil, sind dann aber irgendwie, warum auch immer, wieder über Bord geworfen worden. Stattdessen hat man sich dann ja auf diese Sex-Shredder-Storyline vertieft und hat dann irgendwie da noch alles umgeschmissen, was man dem Film auch übrigens ansieht. Also eigentlich hätte Sex ja Shredder sein sollen. Und man merkt, dass alles irgendwie hinterher noch nachträglich verändert worden ist, als man gemerkt hat, ja, das ist doch vielleicht nicht so eine gute Idee. Und in diesem Trailer waren eben Bebop Rocksteady und einer von denen sitzt im Panzer und schießt wild um sich, während die Turtles da drin darüber herumhüpfen und gegen die beiden halt kämpfen. Übrigens, ich kann bis zum heutigen Tag nicht sicher sagen, wer von den beiden Bebop und wer von denen Rocksteady ist. Das ist tatsächlich so. Das kann man mir jetzt ankreiden, du bist nicht Turtles-Fan genug. Doch, ich bin ein Riesen-Turtles-Fan. Ich habe das damals in den 90er Jahren geliebt. Ne? Mein erster Kontakt mit den Turtles war noch nicht mal die Zeichentrickserie, sondern die Realverfilmung aus den 90ern. Das war mein erster Kontakt mit den Turtles. Und die Realserie, beziehungsweise die Zeichentrick-TV-Serie aus den 90ern habe ich gar nicht so regelmäßig gesehen. Also das hat mir auch nicht wirklich was gegeben. Für mich sind die Turtles eigentlich die Realfilme aus den 90ern. Also das sind für mich eigentlich so die Turtles. Vermutlich hat der erste Turtles-Film mir deswegen auch so wehgetan. Aber Bebop und Rocksteady wirken für mich halt einfach wie eine Person. Die gehören für mich zusammen wie Pech und Schwefel, wie Ernie und Bert, wie Schliedel und Wutz, keine Ahnung. Das ist für mich eine Person. Und wenn ich von Bebop und Rocksteady rede, dann treten die halt auch immer zusammen auf. Und dieses gleiche, yay, sie sind da und sie sind endlich Teil dieses Universums, Gefühl hatte ich eben auch bei den Comics, wo es dann irgendwann dieses Bösewichterheft gab, wo die beiden ihren ersten Auftritt in dem Comic-Universum von IDW hatten. Und das habe ich genauso abgefeiert, weil für mich sind die Figuren einfach tatsächlich dann aus der TV-Serie natürlich untrennbar eben mit dem Universum verbunden. Und ich finde sie, also diese beiden, eigentlich sogar noch interessanter als die Turtles selber, weil sie irgendwas Besonderes darstellen. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich darüber gefreut, dass die beiden jetzt in diesem Universum da sind. Hat mich auch wirklich öffentlich bei Twitter dann gefreut und kriegte den Kommentar, "Don't support crap." Wo ich gesagt habe, Moment, das entscheide ich halt immer noch selber. Ne? Also wo ich gesagt habe, ich möchte selber entscheiden, was ich gut finde und was nicht. Natürlich schlägt dieser Turtles-Film wieder in die gleiche Kerbe wie die vorherigen beiden Filme. Und da haben wir wieder unseren Schwerpunkt für diese Sendung. Der Auftritt von Bebop und Rocksteady ist natürlich Fanservice. Nämlich da werden die Leute mit befriedigt, die Figuren damals gut gefunden haben. Hupsala, das bin ja ich. Die damals die Turtles schon gut gefunden haben. Da werden einzelne Elemente eben reingebracht. Da werden Dinge wiederholt. Und wenn man das jetzt diesen Film vorwirft, dann macht man einen eklatanten Fehler. Das haben vorherige Iterationen, vorherige Versionen der Turtles ganz genauso gemacht. Die IDW-Comic-Serie aktuell ist das allerbeste Beispiel, weil das ist ein absolutes Mischmasch aus allem, was vorher da gewesen ist. TV-Serien, Realverfilmung der aktuellen Animationsserie, also sowohl die Comic-Serie als auch die aktuelle Animationsserie teilen sich viele Elemente und haben sich untereinander auch beeinflusst, worüber ich sehr überrascht gewesen bin, weil ich die Animationsserie gar nicht verfolge. Und dann eben da auch zu sehen, dass die Mutanimals, also eben dieser Mondo Gecko, dann Pigeon Pete und auch so ein paar andere Charaktere eben genauso in der Animationsserie auftauchen, obwohl sie für mich einfach in den Comics eingeführt wurden, aber eben gleichberechtigt eben auch in dieser Animationsserie stattfinden. Das hat mich extrem gewundert. Es ist eigentlich typisch für die Turtles gewesen, dass sie sich für jede Generation an Zuschauern neu erfunden haben oder neu erfunden wurden, besser gesagt. Es gibt was Definitives am Anfang. Es gibt die Comicserie aus den 80ern, die auch lange fortgeführt wurde und ich glaube auf so über 60 Hefte auf jeden Fall hervorgebracht hat, also sehr, sehr lange lief. Es gibt die Archie-Comics, es gibt die Comics von Image, es gibt Comics von IDW, also es gibt verschiedene Iterationen an Comics, es gibt verschiedene TV-Serien, es gibt Filme, es gibt diese Realserie, die ja grob auch im Power Rangers-Universum spielt. Nicht drüber nachdenken, macht nur Kopfaua. Es gibt auch tatsächlich eine Crossover-Folge mit den Power Rangers. Also, wenn ihr euch das unbedingt antun wollt, ich habe die Folge damals gesehen, als sie das erste Mal im deutschen Fernsehen lief und habe damals, ich kann mich sehr gut erinnern, mit was für einem riesigen Fragezeichen ich vor dem Fernseher gesessen habe und gedacht habe, warum sind die Turtles gerade bei den Power Rangers? Das hat damals für mich wenig Sinn gemacht. Das macht heute noch keinen Sinn. Aber genauso wie damals finde ich das immer noch wahnsinnig awesome. Ja, tut mir leid. Guilty Pleasure. Aber die Serien hinterher, das habe ich dann auch selber gemerkt, also dieses Next Mutation, diese nicht mal Animationsserie, das war eine Realserie mit Puppen und bla, das war unerträglich. Das habe ich als Kind auch gemerkt und habe so gut wie gar nicht geguckt. Aber eben so dieses Neuerfinden ist halt Teil der Turtles, war immer Teil der Turtles. Und auf die Spitze getrieben hat es dann ja der Trickfilm Turtles Forever, der hier auch einen Sonderplatz in meiner DVD-Sammlung hat, wo ja so alles zusammenfließt, was in den Turtles wichtig gewesen ist. Da treffen ja die 90er-Jahre-Turtles auf die 2000er-Turtles und erleben ein gemeinsames Zeichentrick-Abenteuer. Übrigens eine sehr, sehr große Empfehlung für jeden, der die Turtles mag. Wer den Film noch nicht kennen sollte, holt ihn nach. Ist, glaube ich, das Special gewesen zu 25 Jahren Turtles. Ich glaube schon. 2009 war auch der Abschluss der 2000er Jahre Trickserie. Und es war ein fulminanter Abschluss. Ist ein extrem guter Film. Aber es gab eben auch noch andere Filme wie TMNT, was eben ein Animationsfilm ist, CGI. Ich mag ihn sehr. Er ist umstritten. Ich finde ihn einfach nur großartig. Der erzählt, soweit ich weiß, die Handlung der ersten Trilogie, der ersten Realfilm-Trilogie weiter, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ist eben auch sehr guckbar. Und so ist es eben so, dass die Turtles sich immer wieder neu erfunden haben und immer wieder ja aus dem geschöpft haben, was vorher mal gewesen ist. Und es in ein modernes, für die aktuelle Generation passendes Gewand gesteckt haben. Vielleicht sind die aktuellen Turtles-Filme auch nur die Turtles-Filme, die unsere Generation in irgendeiner Art und Weise verdient hat. Aber, und das ist der Punkt an der Geschichte, wenn mir das nicht gefällt oder wenn es mir gefällt, ist ja auch vollkommen egal. Wenn es mir nicht gefallen sollte, es gibt immer noch das Alte. Und geht mal wirklich zurück in diese 90er-Jahre-TV-Serie. Ich habe das in letzter Zeit von vielen, vielen Leuten gehört, unabhängig voneinander, die gesagt haben, ich habe versucht, das nochmal zu gucken. Es ging nicht mehr. Die Leute gehen zurück und versauen sich diese rosa-rote Brille, weil die hast du als erwachsener Mensch nicht mehr. Ich habe das damals gemerkt, als ich mir den zweiten Turtles-Film zufällig in einem Supermarkt besorgt habe. Der lag in der Grabbelkiste bei den DVDs. Und da war eben der zweite Turtles-Film. Das ist auch der einzige, den ich auf DVD habe, tatsächlich von den Realfilmen. Und ich habe den freudig und mit zitternden Händen und absoluter Vorfreude in den DVD-Player gelegt, weil der zweite Teil mit dem Ooze immer mein Lieblingsteil gewesen ist. Das war meine Lieblingsepisode von den Realfilmen. Den dritten, mit dieser Zeitreise, den fand ich immer ein bisschen strange und der ist auch der schlechteste von den dreien. Da reden wir einfach mal nicht drüber. Aber der zweite war mein Lieblingsteil. Und ich lege diesen Film ein, gucke ihn dann auch zum ersten Mal auf Englisch, sitze davor und denke, warum habe ich das damals eigentlich geguckt? Das ist Bullshit. Das ist scheiße. Das ist nicht witzig. Das ist total überdreht. Diese Geräusche, die auf diese Kampfsequenzen draufgelegt worden sind, das ist, was soll das? Und das ist irgendwie alles nee und bla und hat mir damit die schönen Erinnerungen an diesen alten tollen Film kaputt gemacht, ein Stück weit. Und ich denke, das wird den Leuten, die Filme heute sehen und also die aktuellen Filme eben auch sehen und da vielleicht in 10 Jahren nochmal drauf gucken, vielleicht ganz genau so gehen, kann ich nicht sagen. Naja, aber so dieses, die Turtles waren immer da, sie waren nie weg, es gab immer eine Version in irgendeiner Art und Weise und wenn es so eine Comicserie bei irgendeinem kleinen Pups-Verlag gewesen ist, also Dreamwave hat ja mal eine Zeit lang die Comics gemacht, ich glaube, das war ein kanadischer Comic-Verlag, für einen sehr begrenzten Zeitraum, aber auch in der Zeit gab es eben die Turtles und jetzt aktuell hat Nickelodeon ja die Rechte, was eben auch erklärt, warum es Filme gibt, weil Nickelodeon mit seinen Franchises ja eben verstärkt in den Kinomarkt drängt oder Paramount besser gesagt, nicht mal Nickelodeon selber, aber Paramount drückt seine Marken ja momentan sehr stark ins Kino. Und da ist es einfach nur logisch, dass die aktuelle Iteration der Turtles eben weitere Kinofilme sind, die in dieses gleiche Fahrwasser wie die Transformers fahren, die wahrscheinlich auch in das gleiche Fahrwasser fahren, in die der Power Rangers Film nächstes Jahr einsteigen wird. Das ist so ein bisschen meine Prophezeiung. Wer irgendwas gegen die aktuellen Filme hat, darf einfach nicht vergessen, dass sie nur eine weitere Version der Turtles sind. Und es gab sie halt eben in vielen, vielen verschiedenen Versionen schon vorher. Und man darf einfach nicht vergessen, dass nach dieser Version noch eine andere kommt. Ich kann das vielleicht auch gar nicht so gut in Worte fassen. Ich finde, zwei andere Menschen haben das vor etwas längerer Zeit, ich glaube schon im Jahr 2014, sehr schön zusammengefasst. James Rolfe und Doug Walker in ihren Rollen als Angry Video Game Nerd und Nostalgia Critic. Und von den beiden möchte ich die aktuelle Sendung auch schließen lassen mit einem kleinen, also mit dem Fazit im Grunde genommen aus ihrer Review zum 2014er Turtles-Film. Damit schließe ich die heutige Sendung mit einem, ja, mit einem entspannten auf Wieder-Nerd. Look at all the ideas that have lasted over the years, like Batman and Superman. There's so many different versions because the ideas struck a chord with people. You think Ninja Turtles will do the same? It already is. Actually, you're right. There's so many variations of it. It's like Alice in Wonderland or Christmas Carol. Everybody has their own interpretation of it. Maybe that's the best way to look at this movie. It's stupid and kind of manipulative, but it's not the final word in the franchise. It's just another version. There'll be tons of different varieties to come in the future, all of them with silly, over-the-top moments, but that's part of what we loved about them in the first place. Just say the title, Teenage Mutant Ninja Turtles. It's a goofy idea and always will be. Some versions get more wrong than others, but that's part of the fun too, comparing them. April can be a grown woman or a 15-year-old girl or a 15-year-old girl, but they're always adding something new while trying to stay true to what was so crazy about the original. It's not the untouched perfection that makes it last, it's the constant changing interpretation of other artists. So what do you think, nerd? Think the Michael Bay version is still the worst one? Probably not, but even if it was, it's all part of the experience of growing. Yeah. Ninja Turtles is going through a lot of changes. Some good, some bad. And that's what makes it last forever. But just to be clear, this movie is bad. Oh, yeah. Oh, it fucking sucks hard. Yeah, I mean really hard. Yeah. It just sucks so fucking hard. I can't fucking take it. It's so fucking horrible. Why'd you make me do this? Ich darf mich noch gar nicht verabschieden. Haha, weil es gibt nämlich jetzt noch die Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Genau, denn wir nehmen jetzt im Februar wieder unseren Sendebetrieb relativ regulär auf. Dementsprechend wird es in den nächsten 4 Wochen auch wieder regelmäßige Sendungen geben. Wir waren jetzt neulich schon fleißig, nämlich haben wir am vergangenen Samstag den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Godzilla-Filme gucken. Dementsprechend haben wir da jetzt wieder sehr viel Material aufgenommen. Und zwar geht's am 7.2., am 7. Februar weiter mit König der Podcasts. Da schauen wir drei uns die aktuelle Trailerlage an. Es gibt also in 2016 sehr, sehr viele Kaiju und artverwandte Filme, und da werden wir uns die Trailer angucken. Themen sind da unter anderem der neue Godzilla Resurgence als Schwerpunktthema natürlich, dann Ultraman, der Gamera-Trailer, der aus dem letzten Jahr stammt, und eben auch dieser Überraschungstrailer 10 Cloverfield Lane von J.J. Abrams, so die inoffizielle Fortsetzung von Cloverfield. Auch die wird da besprochen. Das erfahrt ihr am 7.2. Am 14.2. geht es weiter mit Herz der Würfel. Da hatte ich einfach noch keine Zeit, weiter Sendungen zu produzieren. Da muss ich mich jetzt mal nächste Woche dran setzen, das machen. Da sind 2 Sendungen aufgenommen. Ungefähr 2 Sendungen. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenfasse. Vielleicht auch nur eine. Die kommt dann eben entsprechend am 14.2. Am 21.2. hören wir uns wieder mit der nächsten regulären Sendung mit dem Nerd, wo ich dann auch wieder über Comics reden werde. Und am 28.02. hört ihr dann nochmal den König der Podcasts, dieses Mal mit einer weiteren Filmbesprechung, nämlich Godzilla und die Urweltraupen, Godzillas Kampf gegen Mothra. Der Film war witzig. Das soll es dann aber heute wirklich mal gewesen sein. Wenn euch dieser Filmschwerpunkt gefallen hat, dann sagt doch mal Bescheid. Ich hatte eigentlich vor, ein regelmäßiges eigenes Filmformat aufzumachen, habe das dann aber aufgrund von Zeitmangel erstmal gelassen. Ich kann mir allerdings vorstellen, einmal im Quartal genau sowas zu machen wie heute, mich also hinzusetzen und zu sagen, die Filme habe ich in der letzten Zeit gesehen, die halte ich für erwähnenswert, also monatlich oder wie von mir damals ursprünglich geplant, ein wöchentliches Format wird es nicht geben. Also das kriege ich einfach zeitmäßig nicht hin und auch energiemäßig nicht, weil ich podcaste sowieso schon einmal die Woche, ein zweites Mal kriege ich nicht hin. Allerdings könnte ich mir vorstellen, sowas, was ich heute gemacht habe, so einmal im Quartal zu machen. Wie gesagt, wir hören uns wieder am 21.02. hier in der Sendung mit dem Nerd. Und wenn ihr wollt, gerne auch in einer der anderen Sendungen. Auf wieder Nerd! Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten gebt einen Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unkredit zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch warten. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Da, da, da, da, da. Wie soll ich seinen Hintergrund rauschen? Das ist immer neu. Nee, Hintergrund rauschen will ich nicht. Ah, ja, wenn man das Mikrofon nämlich in die falsche Buchse beim Laptop reinstopft, dann springt nämlich zuerst das Laptop-Mikrofon an und dann hört sich das ungefähr so an. Das war nicht so besonders schlau von mir, würde ich sagen.